Kapitel 29 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die neue freie Zeit. Nun freuet euch, ihr Frommen, nun ist der Tag gekommen, den ihr so lang erharrt. Durch Beten und durch Glauben, nun wird man rückwärts schrauben, die schnöde Gegenwart. Trotz Widerspruch und Schnarchen, die Zeit der Patriarchen, schon kehrt sie uns zurück. Modern sind wir gewesen, nun werden wir Chinesen. Chinesen, welch ein Glück! O China, Reich der Sitte, Reich der gerechten Mitte, du Reich der Majestät, wo niemand braucht zu sorgen, wo alles, heut wie morgen, in ew'gen Gleisen geht. Dein Beispiel soll uns lehren, zur Einfalt zu bekehren, das sündige Geschlecht. Nun scheren wir die Köpfe, nun salben wir die Zöpfe, der dickste Zopf hat recht. Nun müsst ihr schweigend sitzen und auf die Nasenspitzen in stiller Andacht sehen. So wird die Menge preisend und mit dem Finger weisend euch demutsvoll umstehen. Nun gegen Strauß und Bauer, nun bauet eine Mauer rings um das Reich herum. Drauf stehen mit stolzen Mienen die Herren Mandarinen und nicken und sind stumm. Das Schreiben und das Sprechen, das gilt nun als Verbrechen, denn nur der Kaiser spricht. Nun mächtiger und weiser als unser Herr, der Kaiser, ist selbst der Herrgott nicht. Und will das Fleisch sich regen, und fragen wir weswegen, o dann dem Kaiser preis, dann kriegen wir als Kinder, bald stärker, bald gelinder, die Rute auf den Steiß. So bilden wir mit Ehren, als ob wir selber wären, den Mittelpunkt der Welt. Was schert in unserer Glorie, was schert uns die Historie, wenn's nur zusammenhält? Drum immer frisch geschoben, gehoben und geschroben, nach China frisch herum. Doch wollt ihr's recht vollenden, o dann mit gnädgen Händen, o gebt uns Opium. Ende von Kapitel 29.